schon aus der Blume raus. Stimme ist der Ausmaß und zwischen mir waren. Die Tage vorbei, nun raus in die Nacht. Ins Trainerhaus halten wir es dran. Im Kopf wird es morgens groß gemacht. Wir sind besoffen am Spaß dran. Berliner Nacht, Zwang ist das, wenn wir auf den Trocknen eingeschränkt. Und zwar schon voll. Berliner Nacht, auf die Gesundheit, auf die Tasse, die Tasche. Sind ja noch voll. Ich weiß doch jetzt nicht, ob ich dich mag. Vielleicht zuversichtlich.